Klar. Ich habe euch auf dem Handout eine kurze Timeline gegeben. Und dann in dem Kasten selber findet ihr dann sozusagen die Februarrevolution konkret, also die ganze Zeit der Zweiten Französischen Republik mit so den wichtigsten Ereignissen, die da drin stattfinden. Und darunter nochmal die Periodisierung, die Marx vornimmt. Weil die so ein bisschen schräg liegt zu den wichtigsten Ereignissen für Marx. Also das ist natürlich hier fett gedruckt, der Juniaufstand von 1848. Aber der fällt halt mitten in die konstituierende Periode. Wenn man das liest, kann das einen manchmal irgendwie durcheinander bringen, welche Periode das jetzt gerade ist und um was es da jetzt konkret geht. Genau, und öfter werden halt Daten genannt, die sich dann auf irgendwas beziehen. Das erstmal dazu. Gleichzeitig wird der Vortrag aufgenommen von mir, also ja, ich würde jetzt das sozusagen erstmal laufen lassen, wenn irgendwie in der Diskussion jemand irgendwie sagt, ich möchte nicht da drauf sein. Können wir das ausmachen? Ich würde sonst sagen, da ihr keine Namen nennt und niemand weiß, wer hier anwesend ist, können wir das, glaube ich, vielleicht auch laufen lassen. Aber sagt es sonst. Genau. Das wird ungefähr folgendermaßen aussehen. Ich werde zuerst quasi die französische Entwicklung darstellen, um dann einen kurzen Exkurs zu machen und euch als Piefke zu erklären, wie die österreichische Variante davon ablief, oder zumindest nur so ganz grob. Und danach dann nochmal darauf kommen, was sozusagen das Bedeutsame des Marxismus ist. Die Leute, die im Lesekreis waren oder die Texte kennen, auf die sich das Ganze hier bezieht, werden da jetzt vielleicht gar nicht so viel Neues irgendwie drin sehen, in dem, was sozusagen den Marxismus dann irgendwie betrifft. Aber vielleicht, ja doch, oder vielleicht hilft es euch irgendwie noch ein bisschen klarer, das Ganze zu bekommen. Genau. Wir haben in Frankreich quasi zuerst, das seht ihr auch hier, im Zuge des Wiener Kongresses von 1815, also nach den Napoleonischen Kriegen in Europa, Napoleon ist besiegt, wir haben den Wiener Kongress, in dem sich die ganzen reaktionären Kräfte des Kontinents zusammenfinden und vor allen Dingen unter der Führung von Fürst Metternich, von Metternich, dem österreichischen Kanzler, glaube ich, zu der Zeit, oder Außenminister, glaube ich, zu der Zeit, treffen und die Neuordnung Europas sozusagen beschließen, beziehungsweise die alte Ordnung wieder einführen, nachdem Napoleon das alles umgestürzt hatte. Und wichtig ist dort quasi auch diese Gründung der Heiligen Allianz, die sich auf die Fahne schreibt. Also das ist vor allen Dingen ein Bündnis aus Preußen, Österreich und Russland. Das sind sozusagen die erzreaktionären Kräfte, die sich da zusammenschließen. Frankreich tritt dann auch dieser Heiligen Allianz bei und Großbritannien ist zeitweilig auch dort. Und das ist quasi das Bündnis, was sich auch gegenseitig unterstützt, im quasi die ganzen nationalen und liberalen Ansprüche dieser Zeit gemeinsam niederzuschlagen oder halt unten zu halten und sich gegenseitig da auch nicht Ärger zu machen in seinen jeweiligen Hinterhöfen. Genau. Im Zuge dessen wird sozusagen in Frankreich auch wieder die Bourbon-Monarchie eingeführt. Die Bourbonen ist sozusagen das Königshaus, was vor der Französischen Revolution schon geherrscht hat, und es geht dort vor allen Dingen halt irgendwie um das zurückzudrehen, was Napoleon, also was irgendwie die Französische Revolution dort geleistet hat. Das geht mit großen Verfolgungen einher von den Leuten, also von den Revolutionären, und diese Zeit ist aber vor allen Dingen durch die Konflikte des Adels und der Bourgeoisie gezeichnet. Also wir haben sozusagen die bürgerliche Revolution, in der sich sozusagen die Bourgeoisie ihren Platz irgendwie erkämpft hat, und jetzt soll das zurückgedreht werden und wieder Adelsrechte eingeführt werden. Und das ist ein extrem restriktives Zensuswahlrecht, das sozusagen nur und an Landbesitz gebunden. Dementsprechend kommen da auch einfach keine Bürgerlichen rein in die Vertretung zu der Zeit. Es kommen sozusagen kleinere ökonomische Krisen, und vor allen Dingen geht es dann darum, dass dieses Zensuswahlrecht immer mehr Ärger irgendwie, also Wut bei den Leuten irgendwie produziert, beziehungsweise weil es halt keine Teilhabe gibt und das System die auch nicht kooptieren kann. Auslöser der Juli-Revolution dann ist vor allen Dingen, dass die sogenannten Juli-Ordonnanzen erlassen werden, die das Ganze nochmal verschärfen sollen, um sozusagen noch mehr die Leute rauszuhalten, weil sozusagen auch der Reichtum trotzdem wächst. Und das führt dann sozusagen zu Aufständen. Und innerhalb kürzester Zeit kommt, dann wird halt sozusagen der König zur Abdankung gezwungen. Und der Nachfolger will es dann schon nicht mehr machen. Und daraufhin wird Louis Philippe, der als Bürgerkönig dann auch bezeichnet wird, kommt an die Macht 1830 in der Juli-Revolution. Deshalb heißt das Ding auch Juli-Monarchie. Interessant an dem ist, dass der sich quasi schon sozusagen deutlich macht, diese bourgeoise Natur dieser Monarchie, indem er halt sich zum Beispiel auch nicht mehr Kaiser von Frankreich, König von Frankreich nennt, sondern der König der Franzosen. Und das ist sozusagen ein Titel, den Ludwig der 16. hatte, kurz bevor er umgebracht wurde, also bevor er umgebracht wurde, weil er sozusagen sich gegen die Revolution verkehrt hat, aber sozusagen Ludwig der 16. hat diesen Titel kurzzeitig angenommen während der Phase der konstitutionellen Monarchie, während der großen französischen Revolution. Also, und das Interessante ist halt, sein Vater, also der von Louis Philippe, ist derjenige, der dafür auch abgestimmt hat, dass der Ludwig der 16. umgebracht wird. Weil er halt gegen die Revolution gearbeitet hat. Bei Marx kommt deshalb immer wieder dieses Haus Orléans gegen Haus Bourbon und sozusagen, das ist das Haus Orléans und Orléans steht halt in der Tradition des Vaters von Louis Philippe, steht es halt immer sozusagen für eine konstitutionelle Monarchie. Das sind sozusagen die konstitutionellen Monarchisten. Seine Basis war sozusagen dann auch dementsprechend nicht mehr sozusagen der Adel und nicht mehr so dass der Großgrundbesitz, sondern eher sozusagen diejenigen, die, Marx nennt es, glaube ich, immer tatsächlich die Finanzaristokratie, die halt quasi, das Problem dort ist, wir haben dieselbe schwierige Lage mit dem Zensuswahlrecht. Man will einfach sozusagen nicht ein allgemeines Männerwahlrecht wieder einführen, weil man Angst hat quasi, dass, weil letzten Endes die Revolution wurde immer von Arbeitern und Kleinbürgern getragen und man hat Angst, dass auf dem Rücken dieser Wahlbevölkerung am Ende des Tages wieder die Jakobiner auftauchen und irgendwie plötzlich revolutionäre Forderungen auftauchen. Deshalb versucht man, die kategorisch auszuschließen. Und natürlich auch die kleineren Bourgeois, damit die nicht zu viel mitreden, damit das Ganze besser funktioniert. Wir haben dann in der Zeit, also die Juli-Monarchie zeichnet sich aus durch eine extrem, also nicht eine extrem, aber eine sehr liberale Verfassung, zumindest am Anfang, die nach und nach immer restriktiver wird. Die Juli-Monarchie am Anfang tritt auch aus der Heiligen Allianz aus und tritt dann spät 1847 der aber auch wieder bei. Also man sieht sozusagen da auch wieder diesen Verfallsprozess, der mit schweren inneren ökonomischen Krisen zusammenhängt. Wir haben einen ersten Anfang von Industrialisierung in Frankreich in der Zeit oder sozusagen der Take-off oder der Beginn davon fällt in diese Zeit. Das ist durch große Staatsschulden finanzierte Infrastrukturmaßnahmen vor allen Dingen, dass sozusagen irgendwie Nachfrage generiert wird schon durch den Staat. Das Problem ist aber dann, tritt in den ab 45 bis 47 tritt eine schwere ökonomische Krise ein in Europa, also beziehungsweise auf dem Weltmarkt, der sozusagen sich noch verschleppt bis 47, aber dann zum vollen Ausbruch kommt und darin resultiert, dass es Massenarbeitslosigkeit gibt, die aber sozusagen nochmal dadurch verschlimmert wird, dass in dieser Zeit der Industrialisierung quasi auch schon die Landflucht einsetzt, dass die Leute in die Städte strömen und man hat quasi riesige Elendsquartiere in Paris, wo die Leute hungern, beziehungsweise keine Arbeit haben. Und dazu kommt dann noch, das ist sozusagen der zweite große Knackpunkt, das, was man als die Hungry Forties bezeichnet, eine große Hungersnot, die vor allen Dingen bekannt ist dafür, dass sozusagen, dass diese irische Immigration in die USA, die große Kartoffelfäule in Irland, ist sozusagen auch Teil davon, Aber in ganz Europa betrifft es mehrere Leute, also mehrere Länder. Und es, ich glaube, in Frankreich alleine verhungern in einem Winter irgendwie mehrere 10.000 Menschen. Das Problem ist aber, sozusagen in dieser Zeit der Unruhe oder der Probleme ist das System viel zu starr, um überhaupt zum Beispiel irgendwie oppositionelle Gruppen zu kooptieren, beziehungsweise zu verschuldet, um irgendwelche Infrastruktur, um neue Arbeitsprogramme aufzusetzen. Das heißt, wir sind sozusagen an einem Knackpunkt, wo man sagen kann, naja, unter anderen Bedingungen hätte das vielleicht noch aufgefangen werden können. Hier tritt dann aber jenes ein, dass sozusagen mit dass dann es dazu kommt, dass sozusagen die Leute einerseits Hungerrevolten machen und sich gleichzeitig die Kleinbürgerlichen sozusagen dem anschließen und in Form von Banketten anfangen, sozusagen politische Aktionen zu machen. Was daran liegt, Bankett ist sozusagen die Form, die man da gewählt hat, weil das im privaten Raum stattfindet, weil die Zensur sozusagen verbietet jegliche Form von öffentlicher Zusammenrottung zum Zweck von irgendwelchen politischen Forderungen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, an dem wir hier stehen. Ich habe hier nochmal eine kleine Karte mitgebracht, nur damit man sich das nochmal visualisiert, wie Europa damals eigentlich aussieht. Frankreich, der Deutsche Bund mit dem Roten. Und ja, diese Karte zeigt halt auch, wo dann die Revolutionen losgehen, beziehungsweise wo die revolutionären Schwerpunkte sind. Was deutlich wird, dass England als Zentrum der damaligen Weltwirtschaft keinerlei, also da nicht verzeichnet ist, weil England keine größeren Sachen hat, beziehungsweise in Irland ein bisschen später dann so ein Hungeraufstand folgt. Genau. Warum nicht? Warum passiert dann nichts? Weil in England das ausgeglichen werden kann, beziehungsweise weil England sozusagen die Probleme sozusagen auslagern kann. Indem man die Iren einfach über den Teich schickt, oder? Okay. Indem man die verhungern lässt, einfach. Ja. Also, beziehungsweise, man muss auch einfach sehen, die Iren sind quasi einfach zu der Zeit auch mehr oder weniger Leibeigene. Also, das sozusagen, da gibt's auch keinen Adel, der die irgendwie repräsentiert oder sonst irgendwas. Also, die haben auch keine Repräsentation. Hier ein zentrales Bild. Wir haben sozusagen, dann bricht es aus, das Bankett. Es gibt so ein ganz zentrales Bankett, was abgehalten werden soll, und der Staat nimmt sich dann plötzlich noch heraus, sozusagen selbst diese privaten Bankette zu verbieten, und das eskaliert dann in Demonstrationen, dabei werden Leute erschossen, es schaukelt sich so hoch, bis der König sozusagen von seinen eigenen Getreuen eigentlich ihm gesagt wird, komm, verlass lieber das Land. Er setzt kurzzeitig seinen, glaube ich, 9-jährigen Neffen auf den Thron oder möchte ihn als Nachfolger benennen. Aber das verfällt dann, und in der Nacht, also der König verlässt am 23. Paris und am 24. wird die Republik ausgerufen als Form der Übergangsregierung. Wir sind sozusagen jetzt in dieser, wie Marx sie nennt, die Februarperiode, die vor allen Dingen durch eine starke Zögerlichkeit ausgezeichnet ist, dass man immer sagt, nicht zu starke Forderungen aufstellen, wir machen erstmal nichts, wir bereiten eigentlich bloß erstmal die Wahl der konstituierenden Nationalversammlung vor. Und sozusagen als Bild ist hierbei gewählt, man sieht hier quasi Lamartine, der Präsident dieser Übergangsregierung ist, beziehungsweise er ist Außenminister, ist aber de facto der Präsident. Und hier sieht man die Arbeiter, die quasi mit der roten Fahne dort reinstürmen wollen, quasi die soziale Republik ausrufen wollen, und Lamartine sagt, nee, die rote Fahne bleibt draußen und wir nehmen die Trikolore. Marx zitiert es auch an einer Stelle, dass sozusagen die Arbeiter vor der Trikolore die rote Fahne fallen lassen. Genau, diese Phase der Februarperiode zeichnet sich eigentlich irgendwie durch so eine allgemeine Einmütigkeit irgendwie aus. Also weder, sozusagen, man will nicht zu revolutionär auftreten, man ist so nebeneinander. Marx nennt es sozusagen die schöne Revolution. Vielleicht können wir da Comic bitte. Das ist sozusagen die schöne Revolution, weil es dann nicht sozusagen die Gruppen sind vereint gegen den König, es gibt keine großen Probleme. Und man sozusagen die Phrase der Fraternität ist quasi das, was den das alles ausdrückt, dass man irgendwie sagt, wir sind alle Brüder und wir haben doch gar keine unterschiedlichen Interessen. In dieser Zeit wird, um natürlich irgendwie dem Auslöser irgendwie der ganzen Geschichte irgendwie entgegenzukommen, wird eine Arbeitskommission geschaffen unter der Führung von Louis Blanc und die Übergangsregierung beschließt die Einrichtung von Nationalwerkstätten als staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Was natürlich irgendwie interessant ist, weil das sozusagen so ein Modus ist, der dann später immer wieder auftaucht, dass der Staat irgendwie die Leute anstellt, die sozusagen als Überflüssige in der Wirtschaft selber, also im Kapitalismus auftreten. Das Problem kommt dann mit sozusagen dem Zusammentritt der konstituierenden Nationalversammlung, dass diese wird halt in ganz Frankreich gewählt, nach einem allgemeinen Männerwahlrecht. Und der Großteil der Franzosen sind halt nicht Arbeiter in Paris, sondern Bauern auf dem Land. Und die sind halt überwiegend konservativ. Die sind, also sozusagen bis auf die Landarbeiter, von denen es wenige gibt, ist es eine überwiegend konservative Wählerschaft, die dann dementsprechend auch eine konservative Nationalversammlung wählt. Die haben natürlich auch allen Grund, also sozusagen ökonomisch in ihrem Privatinteresse liegt das auch, dass am Ende diese Nationalwerkstätten aufgelöst werden, beziehungsweise sie im Juni dann aufgelöst werden sollen, weil die sind einerseits durch den Staat finanziert und der erhebt Steuern. Und die Bauern, die eh schon ökonomisch geschwächt sind, weil sozusagen diese Parzellen gar nicht so wirtschaftlich mehr sind, haben deshalb natürlich so einen Grund zu sagen, die arbeiten nicht und werden halt von meinen Steuern versorgt. Und dementsprechend wird dann auf Beschluss der Nationalversammlung werden diese Nationalwerkstätten geschlossen. Ganz kurze Frage. Also in welchem Sinne sind die Bauern konservativ, also so republikanisch konservativ oder auch teilweise, also werden die auch teilweise monarchistisch dann oder? Ich glaube, die sind am Anfang überwiegend noch sind insgesamt eher monarchistisch. Das Problem ist nur, dass sozusagen diese Repräsentanten, die zur konstituierenden Nationalversammlung sind sozusagen noch so ein buntes Gemisch irgendwie auch von Leuten, die irgendwie halt Dorfrepräsentanten sind und so weiter. In dem Maße, das kommt dann später mit der Wahl von Louis Bonaparte, dass sie sozusagen schon auch das Interesse haben, sie sind sozusagen nicht dem Haus Orléans oder dem Haus Bourbon richtig anhängig, sondern sie wollen halt Marx sagt dann immer sozusagen, ihre Klassenposition ist so, dass sie als einzelne Parzellenbauern irgendwie sozusagen zwar eine Klasse im eigentlichen Sinne bilden, aber kein gemeinsames Bewusstsein irgendwie entwickeln können und deshalb sozusagen eigentlich bloß Ordnung wollen. Und jeder, der das bieten kann, kriegt halt auch die Stimme. Das sorgt dafür, dass Marx sagt dann sozusagen, da kommt dann halt dieses Problem. Diese Schließung der Nationalwerkstätten ist natürlich nicht irgendwie ein Moment, wo die Arbeiter irgendwie sagen können, passiert halt, es ist halt so, sondern es geht ja auch einfach um Leben und Tod. Also die Leute haben nichts zu essen und keine Arbeit. Dementsprechend ist es wirklich ein Angriff auf auch einfach auf ihr Leben. Und dementsprechend müssen sie sozusagen, sie werden quasi gezwungen loszuschlagen. Und haben aber auch gar keine Zeit, sich zu organisieren, sondern rufen halt zum Aufstand, haben Barrikadenkämpfe über eine längere Weile und ich weiß nicht, kann niemand das vorlesen? Dann möchte ich das jetzt nicht nochmal vorlesen. Nee, ich glaube, das steht nicht auf dem Ding. Ich kann es gerne lesen. Die Februarrevolution war die schöne Revolution. Die Revolution der allgemeinen Sympathie, weil die Gegensätze, die in ihr gegen das Königtum unentwickelt, einträchtig nebeneinander schlummerten, weil der soziale Kampf, der ihren Hintergrund bildete, nur eine luftige Existenz gewonnen hatte, die Existenz der Phrase, des Worts. Die Juni-Revolution ist die hässliche Revolution, die abstoßende Revolution, weil an die Stelle der Phrase die Sache getreten ist, weil die Republik das Haupt des Ungeheuers selbst entblößte indem sie ihm die schirmende und versteckende Krone abschlug. Ordnung war der Schlachtruf Guizots. Ordnung, schrie Sebastiani, der Guizotin als Warschau russisch wurde. Ordnung, schreit Cavaignac, das brutale Echo der französischen Nationalversammlung und der republikanischen Bourgeoisie. Ordnung, donnerten seine Kartätschen, als sie den Leib des Proletariats zerrissen. Keine der zahlreichen Revolutionen der französischen Bourgeoisie seit 1789 war ein Attentat auf die Ordnung, denn sie ließ die bürgerliche Ordnung bestehen, so oft auch die politische Form dieser Herrschaft und dieser Sklaverei wechselte. Der Juni hat diese Ordnung angetastet, wehe über den Juni. Wehe über den Juni, schaltet ihr das europäische Echo zurück. Danke. Der Cavaignac ist der Leiter der, der Nationalgarde, der auf Anrufung der Nationalversammlung die Arbeiteraufstände niederschlägt. Die Nationalgarde bestand sozusagen eher aus bürgerlichen Truppen und gleichzeitig, Marx sagt, weil man den sogar selbst denen nicht getraut hat gegen die Kampfstärke des Proletariats, hat man noch die Mobilgarde geschaffen, zu der Zeit, die sozusagen das erste Mal das Lumpenproletariat organisiert und sozusagen staatlich finanziert sich für alles einspannen lässt und halt dann die Arbeiter zusammen mit der Nationalgarde niederschlägt. Dieses Bild von Meissonier, was ihr hier seht, ist die Barrikade, ist relativ bekannt, beziehungsweise ist, glaube ich, das Bild, sozusagen, das den Juni-Aufstand darstellt, und wurde dafür immer kritisiert, dass es, also der Meissonier war selber in der Nationalgarde zu der Zeit und war jemand, der das gut fand, dass die Arbeiter niedergeschlagen wurden. Also der war auf jeden Fall auf Seiten der bürgerlichen Ordnung in der Zeit. Und dieses Bild war sozusagen immer so ein bisschen dieses, als die Leute das erste Mal gesehen haben in den 50ern, waren die so ein bisschen so, naja, ehrlich gesagt ist uns das ein bisschen zu genau dargestellt, wie brutal eigentlich diese Niederschlagung war. Also es ist auch so ein bisschen, dass, obwohl der das eigentlich mehr oder weniger als Warnung formulieren wollte oder formuliert wissen wollte, dieses Bild, so von wegen, macht keinen Aufstand, war den Leuten das dann eigentlich immer noch ein bisschen unbequem, irgendwie, was dort passiert ist. Dieses, was das europäische Echo angeht, darauf kommen wir dann nochmal zurück, wenn es um Österreich geht. Also sozusagen, das hat tatsächlich dieser Juni-Aufstand, man muss sich schon vorstellen, sozusagen die ganzen Kräfte in Europa, die irgendwie bedroht waren von den Aufständen in ihren jeweiligen Ländern, haben sozusagen im Juni-Aufstand, also den haben sie ganz klar registriert und sozusagen auch gesehen, okay, wie läuft das jetzt ab und was. Also sowohl die Kleinbürgerlichen und die Bourgeoisie haben gesehen, oh, die Arbeiter wollen wahrscheinlich mehr. Und gleichzeitig hat die Reaktion aber auch gesehen, die Leute, diese Kleinbürger und die Bourgeoisie werden im Zweifel sich gegen die Leute stellen, also gegen die Arbeiter stellen. Die Folge dieses Juni-Aufstands, der nach 3 Tagen niedergeschlagen wird und irgendwie hunderte Tote und dann nochmal mehrere tausend verhaftete, exilierte und standrechtlich Erschossene produziert, da sagt Marx sozusagen, danach verschwindet das Proletariat erstmal von der Bühne der Revolution, zumindest in Frankreich erstmal. Weil sozusagen das Proletariat ist führungslos, es ist desorganisiert, es ist deorganisiert, es schließt sich in allen folgenden kleineren Aufständen in der Geschichte der Zweiten Republik immer wieder den Aufständen an, aber übernimmt sozusagen keine eigenständige Rolle mehr, sondern ist eigentlich nur irgendwie ja, Kanonenfutter. Die scheitern natürlich alle irgendwie, alle diese anderen kleinen Aufstände. Wir haben hier 3 Bilder sozusagen der Zeit danach, weil ich das glaube ich, also sozusagen nur noch so die wichtigsten Sachen. Hier links sehen wir die Vereidigung von Bonaparte als Präsident. Er wird im Dezember 1848 wird Bonaparte zum Präsident gewählt. Er hat das ist wirklich erdrutschartiger Sieg, also der hat irgendwie 6 Millionen Stimmen von 8 Millionen abgegebenen Stimmen. kann er auf sich vereinigen, was natürlich ihm auch zugutekommt. Sein Gegenkandidat der liberalen Partei ist Cavaignac, den alle kennen als den Schlechter von Paris. Und gleichzeitig ist Bonaparte auch in der glücklichen Lage, sich zum Juniaufstand nicht verhalten zu müssen. Bonaparte war wegen Wahlrechtsgeschichten, war einfach während der Zeit des Juniaufstands in London und war gar nicht da. Das heißt, er musste dazu einfach gar keine Position einnehmen. Weder musste er den Bürgerlichen sagen, ja, das müssen wir niederschlagen, noch musste er den Arbeitern sagen, ihr müsst niedergeschlagen werden. Dementsprechend war er auch einfach da unbescholten und der Name tat dann sein Übriges dazu. Sozusagen auch die Bauern fanden ihn natürlich großartig, weil sein Onkel, also Napoleon Bonaparte, war derjenige, der durch die Landreform den Leuten die Parzellen gegeben hat. Also sozusagen das Kleinbauerntum erst geschaffen hat. Genau, dann sieht man hier, also das ist sozusagen keine Szene aus Frankreich selbst, das ist die Belagerung der Römischen Republik durch französische Truppen. Und das ist sozusagen der Anlass, warum im Juni 1849 dann nochmal sozusagen ein Aufstand der Sozialdemokratischen Partei kommt, der aber ziemlich peinlich, also schon fast peinlich verläuft, weil sozusagen das so schlecht koordiniert ist, dass am Ende sozusagen die Arbeiter einen Aufstand machen, Demonstrationszüge machen, aber die Sozialdemokraten im Parlament sitzen und irgendwie eine neue Regierung ausrufen wollen und sich das Ganze nicht verbindet und am Ende sozusagen das Parlament umstellt werden kann, weil die Arbeiter auseinandergejagt werden und die Leute alle ins Exil müssen. Und der Auslöser dafür war sozusagen das, dass Napoleon Bonaparte, ohne vor der Nationalversammlung das irgendwie sich davor zu rechtfertigen, einfach sozusagen die revolutionäre Römische Republik niedergeschlagen hat. Im Auftrag des Papstes, den die verjagt hatten. Das nächste wichtige Element ist dann nochmal, dass sozusagen aus diesem Aufstand, der im Juni von den Sozialdemokraten ausgeübt wurde, dazu geführt hat, dass zusammen mit dem, dass sozusagen 1852 sozusagen die nächste Präsidentschaftswahl angestanden hätte und der Term sozusagen nur ein Jahr galt, dass eine Wahlrechtsreform gemacht wurde, die dazu geführt hat, vor allen Dingen, weil sozusagen Nachwahlen für die Leute, die erschossen wurden oder für die verhaftet wurden, gab es Nachwahlen und die Linke hat wieder relativ eine starke Präsenz gehabt in der Nationalversammlung und dementsprechend hat halt die Mehrheitspartei gesagt, okay, wir ändern das Wahlrecht und schränken das ein. Und die Einschränkung lief eigentlich darüber, dass man gesagt hat, die Leute müssen einen festen Wohnsitz haben, ein bestimmtes Mietverhältnis haben, wo sie eine bestimmte Art von Steuern zahlen und eine gewisse Zeit an einem Ort gelebt haben. Das Problem ist, dass das die meisten Arbeiter nicht erfüllt haben und dadurch sozusagen die Basis der Linken weggebrochen ist. Und gleichzeitig konnte man sich aber nicht einigen, weil sozusagen alle wussten, eigentlich finden sie Napoleon ganz gut, den irgendwie als Präsidenten, weil der so schon irgendwie die Ordnung aufrechterhält und in der Zeit sozusagen irgendwie auch mal gehört hat, mal nicht auf die Nationalversammlung. Und man gleichzeitig nicht wusste, wer es sonst machen soll. Und ja, wie in dem englischsprachigen Teach-in zum selben Thema mal gut gesagt wurde, so. Und Napoleon macht dann halt das, was ein rationaler politischer Akteur tut, wenn er ans Ende seiner Amtszeit kommt, in jener Zeit, und putscht. Und verhaftet, also jagt die Nationalversammlung auseinander am 2. Dezember 1851 im Namen des allgemeinen Wahlrechts, interessanterweise. Also er wird sozusagen Diktator im Namen der Demokratie und lässt sich dann auch sozusagen da nochmal per Plebiszit bestätigen. Und ihr seht halt hier eine Illustration aus einer englischen Zeitung, die quasi diese Schlangen vor den Wahllokalen zeigen. Und das ist auch wieder ein überwältigender Sieg. Also die Leute finden das ganz, ganz großartig, dass der Napoleon das gemacht hat, weil sozusagen das Parlament sich in der Zeit davor schon in einer ewigen Hängepartie befunden hat und sozusagen gar keine beschlussfähigen Mehrheiten mehr hatte und die Leute halt sozusagen es leid waren. Wir haben dazu genau, wir haben dazu ein Zitat auf dem Handout, ich würde das einfach kurz vorlesen, das ist sozusagen unter diesem, das ist aus dem Brumaire und das ist unter der gestrichelten Linie. Indem also die Bourgeoisie, was sie früher als liberal gefeiert, jetzt als sozialistisch verketzert, gesteht sie ein, dass ihr eigenes Interesse gebietet, sie der Gefahr des Selbstregierens zu überheben, das um die Ruhe im Lande herzustellen, vor allem ihr Bourgeois-Parlament zur Ruhe gebracht, um ihre gesellschaftliche Macht unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht gebrochen werden müsse, dass die Privatbourgeois nur fortfahren können, die anderen Klassen zu exploitieren und sich ungetrübt des Eigentums, der Familie, der Religion und der Ordnung zu erfreuen, unter der Bedingung, dass ihre Klasse neben den anderen Klassen zu gleicher politischer Nichtigkeit verdammt werde, dass um ihren Beutel zu retten, die Krone ihr abgeschlagen und das Schwert, das sie beschützen solle, zugleich als Damoklesschwert über ihr eigenes Haupt gehängt werden müsse. Hier ist natürlich auch schon dieses Moment sozusagen, dass so ein Auseinanderfallen der Privatinteressen der Bourgeoisie und der allgemeinen Interessen irgendwie auch aufscheint, dass sozusagen Bonaparte dem Privatinteresse auch einfach der Bourgeoisie entspricht, weil ihr das Parlament, wie Marx immer sagt, dass das Bourgeois-Parlament durch diese Hängepartie auch einfach der Wirtschaft schadet und einfach sozusagen Interessen von den Leuten bedient, also Bonaparte, die dann bedient. Gut, kommen wir, achso, nur ganz kurz noch sozusagen im Zweiten Kaiserreich. Napoleon lässt sich dann ein Jahr nach seinem Staatsstreich zum Kaiser krönen. Das zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass wir eine noch stärkere Industrialisierung haben. Wir haben sozusagen ein neues Phänomen von so einem massenbasierten Populismus. Also wir haben so ganz viele, man sagt mal so außenpolitische Abenteuer, die da irgendwie gemacht werden. Zum Beispiel irgendwie Frankreich interveniert in Mexiko, führt mehrere Kriege in der Zeit, die sozusagen immer wieder mit so Nationalgefühlen irgendwie geweckt werden und immer wieder an diese sozusagen durch diesen imperialen Anspruch und an die vergangene Größe erinnern, sozusagen immer wieder das Nationalgefühl der Franzosen für sowas genutzt wird, beziehungsweise angesprochen wird. Und ja, ganz, ganz bekannt ist sozusagen der Umbau von Paris. Also das moderne Paris mit diesen breiten Boulevards rührt aus dieser Zeit unter Baron Haussmann. Haussmann? Auf jeden Fall, genau. Und der sozusagen das ist, wenn ihr heute nach Paris geht, das ist aus dieser Zeit, diese ganzen Sachen. Genau. Ah ja, und tatsächlich sozusagen, es zeichnet sich aus, dass es immer wieder so ein bisschen zwischen diesen verschiedenen Interessengruppen quasi hin und her gesprungen wird und Ausgleich geschaffen wird. Es werden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die Arbeiter gemacht, es werden bestimmte Steuererleichterungen für die Bourgeoisie gemacht und durch zum Beispiel neue Infrastrukturprojekte wird halt den Bauern zum Beispiel neue Absatzmärkte gegeben, dass sie dann doch irgendwie in ihrem eigentlich schon überkommenen kleinen Parzellen trotzdem dann irgendwie noch sinnvoll ihre Produkte absetzen können. Oder also, dass sie sie leichter zum Markt bringen können und dadurch das Ganze sich noch ein bisschen rauszögert. Das Ganze endet dann im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Aber das können wir oder nachher noch besprechen. Genau, ich habe hier so ein Zitat von Engels, der quasi die Oktoberereignisse in Wien mit den Juni-Ereignissen in Frankreich gleichsetzt. Ihr erinnert euch an die Karte, die wir vorhin gesehen haben, und ich meine auch an den Geschichtsunterricht, dass der Deutsche Bund quasi aus mehreren Kleinstaaten besteht und Preußen und Österreich als große Staaten. Und dementsprechend ist neben, also sozusagen Wien und Berlin sind die zentralen Orte der Revolution. Weil sozusagen, wenn dort die Revolution glücken würde, quasi auch die Möglichkeiten bestünden, auf die kleineren Staaten Einfluss zu nehmen. Beziehungsweise halt die Kräfte der Reaktion dadurch halt auch gebunden sind, sich nicht zum Beispiel gegen die Frankfurter Nationalversammlung vorzugehen. Aber es beginnt nicht, also die Wiener Revolution beginnt ja nicht im Oktober, sondern im März. Und dazu nochmal ganz kurz sozusagen der Vorgriff, was sozusagen Österreich zu der Zeit war. Ich rufe mich hier ganz stark auf sozusagen die Sachen, die Engels darüber geschrieben hat, über Revolution und Konterrevolution in Deutschland. Man muss sehen, also man muss nochmal dran denken, Metternich als Staatsführer, auch de facto quasi Staatsführer, weil Ferdinand I. war dafür bekannt, dass er besonders entscheidungsschwach war. Ich glaube, man hat ihn auch irgendwie Ferdinand, ich glaube, der hatte den Namen Ferdinand der Gütige oder Ferdinand der Fertige. Und dementsprechend hatte Metternich tatsächlich auch einfach die Regierungskontrolle zu der Zeit. Und ihr erinnert euch an die Gründung der Heiligen Allianz, also sozusagen das System Metternich war das System der Reaktion in Europa. Zu dem Zeitpunkt ist sozusagen Metternich aber auch wirklich eine sehr, sehr alte Person schon. Der ist zu dem Zeitpunkt zum Ausbruch der Revolution auch einfach 74 schon, was in der Zeit natürlich auch schon ein hohes Alter ist. Engels beschreibt das Kaisertum Österreich zu der Zeit als ein Buch für Außenstehende als ein Buch mit 7 Siegeln. Er sagt, irgendwie besteht es eigentlich daraus, dass sozusagen so ein paar Handelsleute irgendwie existieren und ansonsten mehr oder weniger die Völker, die in diesem Großreich leben, gegeneinander ausgespielt werden und eigentlich das, was Österreich ausmacht, also sozusagen was Österreicher sind, beschreibt er eigentlich als die Bürokratie, also die Bürokraten in Österreich. Das ist das, was Österreich ausmacht. Und die auch sich dadurch auszeichnen, dass man möglichst immer Leute aus anderen Gebieten sozusagen irgendwo über das ganze Reich schickt und woanders hinsetzt, damit die auch gar keine lokale Verwurzelung haben. Also ist eigentlich vor allen Dingen diese Apparatur. Österreich zeichnet sich auch dadurch aus, dass es zu der Zeit extrem abgeschottet ist nach außen. Eine extrem starke Zensur und einen Handel, der sich mehr auf den österreichischen Hof bezieht als irgendwie auf den Weltmarkt. Also sozusagen die frühen Formen der Industrie, die dort existieren, beziehen sich eigentlich eher auf Luxusproduktion für den Hof und weniger irgendwie darauf, nach außen großartig Handel zu treiben. Den Anfang macht dort sozusagen die Märzrevolution und Engels sagt so ein bisschen, als die Nachrichten aus Paris eintreffen, sozusagen sind die Bürgerlichen irgendwie auch so, dadurch, dass sie so dumm gehalten wurden von Metternich, auch so völlig irritiert und sie können irgendwie gar nichts damit anfangen, aber die trotzdem irgendwie durch die sozialen Probleme, die auch in Österreich natürlich herrschen, also auch Arbeitslosigkeit und Hungersnöte, kommt es zu Revolten, denen sich die Bourgeoisie auch anschließt und relativ schnell auch erfolgreich ist. Also Metternich muss zurücktreten bereits Mitte März und verlässt dann das Land in Richtung England. Und am 15. März wird dann auch die Zensur aufgehoben und Ferdinand sagt eine Verfassung zu. Das findet natürlich hauptsächlich in Wien statt. Beziehungsweise in den anderen Teilgebieten des österreichischen, des Kaisertums Österreich, nimmt vor allen Dingen sozusagen die ganzen Aufstände nehmen eher die Form von nationalen Befreiungsbewegungen an. Beziehungsweise ist das sozusagen die stärkste Gruppe, dass sozusagen verschiedene Adlige aus den bestimmten Ländern quasi sozusagen sich gegen die österreichische Zentralgewalt stellen wollen. Ganz zentral hierbei ist dann vor allen Dingen Ungarn. Was Engels beschreibt, die Lage in Wien quasi wackelige Basis aus. Wir haben einerseits sozusagen die Nationalgarde, die von den Bürgerlichen irgendwie gestellt wird. Das ist die Zusage, die denen gemacht wird. Die haben dann irgendwie die kaiserliche Nationalgarde. Das ist dann irgendwie das Instrument, was sie als Macht haben und den Sicherheitsausschuss als ihre politische Macht. Weil sie sind sozusagen da die Mehrheit und dann können sie irgendwie entscheiden über so verschiedene Gesetzgebungen. Gleichzeitig, wie gesagt, hat die Regierung arbeitet an der Verfassung in der Zeit. Als zweite Gruppe haben wir die Akademische Legion. Das sind vor allen Dingen so das, worauf sich heute die Studentenverbindungen beziehen, die relativ diszipliniert und Engels sagt sozusagen, das ist quasi die kampffähigste Gruppe, die man zu der Zeit hat. Und dann hat man die Arbeiter, die sich zum Teil durch den Sturm auf das Zeughaus bewaffnen konnten, aber irgendwie desorganisiert sind und sich auch nicht wirklich richtig organisieren können. Genau, was dann auch da wieder auftritt, wir haben eine staatliche Beschäftigung für die Arbeiter. Also sozusagen, man hat genau dasselbe Problem, die sind alle arbeitslos und haben Hunger und man sagt halt, okay, wir machen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das Problem ist halt, das muss natürlich auch wieder steuerfinanziert werden und da quasi dadurch, dass der Hof, dass der Hof keine Nachfrage generiert, haben halt vor allen Dingen die Produzenten das Problem, dass sie sagen, ja gut, wir haben ja gar keinen, der uns was abnimmt. Und wie sollen wir die dann anstellen? Also sozusagen, die haben dann langsam ihre Geldbestände schwinden sehen. Und es kam sozusagen zu immer weiteren Konflikten. Und es gab dann auch wieder Hängepartien. Es gab immer mal wieder Aufstände, weil sozusagen der Kaiser versucht hat, irgendwie irgendwelche Freiheiten zurückzunehmen, die mal gewährt wurden. Und das zieht sich alles so ein bisschen länger hin. Unter anderem flieht dann mal irgendwie der Kaiser erst nach Innsbruck. Und kommt dann aber wieder, wenn man sich irgendwie wieder sicher fühlt. Also es gibt eine ganze Reihe von sozusagen kleineren Aufständen, die immer mal wieder aufbrechen, bis es dann sozusagen spätestens im Oktober dann sozusagen zu dem großen Aufstand kommt. Was nochmal interessant ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr diesen Begriff, die Praterschlacht. Das ist sozusagen der Moment, an dem quasi dass der Regierung gelingt, schon sozusagen sozusagen das erste Mal dieser Bruch irgendwie offensichtlich wird zwischen den Arbeitern und der Nationalgarde. Wir haben halt hier, dadurch, dass halt sozusagen die Bürgerlichen gesagt haben, wir wollen die Nationalwerkstätten wieder schließen, hat halt der Kaiser gesagt, na gut, klar, machen wir. Und gleichzeitig sozusagen hat man sozusagen gesagt, ja, die Nationalgarde, das ist irgendwie der Stolz Österreichs und so weiter. Und als dann Demonstrationen ausbrechen von armen Arbeitern im Prater, sorgt halt dann die bürgerliche Nationalgarde dafür, dass diese relativ friedliche Demonstration von überwiegend Frauen, also das ist die Darstellung von Frauen, blutig niedergeschlagen wird. Und das macht sozusagen den Auftakt für all die Spannungen, die danach folgen. Mit dem Oktober, das war sozusagen das war, wo irgendwie, wir können sozusagen sagen, wie die Februarperiode in Wien ging quasi bis in den Oktober rein. Dieses Moment, wo die Gruppen irgendwie noch so nebeneinander standen und gesagt haben, hey, wir haben ja gemeinsame Interessen gegen das Kaisertum, das bricht dann quasi im Oktober auf. Und wir haben, der Auslöser davon ist eigentlich, dass sozusagen die Truppen gegen das revolutionäre Ungarn mobilisiert werden sollen und sich verschiedene Regimenter sozusagen abseilen, die Nationalgarde sich dagegen stellt und auch die Akademische Legion und quasi einen Aufstand ausbricht, also am 5. Oktober sollen die abmarschieren, es wird verhindert, am 6. Oktober stürmt man das Kriegsministerium und hängt den Kriegsminister Latour da unten auf, an der Laterne. Ich glaube, das ist der Platz am Hof oder so hier in Wien. Und daraufhin fliegt der Kaiser natürlich auch wieder aus Wien nach Olmütz in Tschechien und organisiert dort die Reaktion gegen Wien. Das Problem ist sozusagen, die Wiener können sich nicht einigen. Die Arbeiter sind quasi misstrauisch, weil sie ja gesehen haben, was die Nationalgarde mit ihnen gemacht hat, als sie was wollten. Die Bürgerlichen wollen die Bauern, die Arbeiter nicht bewaffnen. Das heißt, wir haben irgendwie eine relativ große Gruppe von Leuten, die kämpfen wollen, keine Waffen haben. Wir haben die Bürgerlichen, die sagen, also eigentlich müssen wir ja nicht kämpfen, so wir können uns auch arrangieren, weil irgendwie der Hof ist auch unser Hauptabnehmer von den Dingen, die wir so tun. Es sind auch staatliche Angestellte und so weiter. Und dann haben wir die Akademische Legion, die quasi irgendwie, Engels sagt, die gar nicht begreifen kann, dass irgendwie das Problem zwischen den beiden Gruppen ist und eigentlich Lust hat, quasi gegen den Kaiser zu kämpfen. Am Ende kommt es dazu, dass sozusagen die Reaktion sich gut organisieren kann, weil die slawischen Nationalisten in Tschechien sich quasi auf die Seite der Reaktion stellen, weil sie sagen, naja, dann können wir es denn, weil sozusagen der Nationalismus, der Panslawismus sich vor allen Dingen gegen Ungarn stellt. weil es sozusagen in Ungarn zu der Zeit schon eine Magyarisierungspolitik gab, die sozusagen den slawischen Nationalisten irgendwie sauer aufgestoßen ist. Und es ging natürlich um Macht- und Einflusssphären innerhalb von Ungarn. Das Traurige, also Wien wird dann umzingelt und am 30. Oktober gestürmt und relativ schnell erobert. Also es ist halt irgendwie, die Truppen sind halt auch einfach in der Überzahl. Und wie gesagt, die Arbeiter sind nicht bewaffnet und können da eigentlich auch nicht viel machen gegen die moderne, gegen die modernen Waffen. Was sozusagen das Interessante ist, der Kaiser kann aber quasi auch immer wieder aus Wien fliehen, weil sozusagen während in Frankreich als zentralistisches Land, Paris ist Frankreich, kann man halt in Österreich, in diesem Vielvölkerstaat irgendwie sagen, naja, dann ziehe ich mich halt zurück und lasse die erstmal, weil Wien kein, also Wien ist zwar auch ein, sozusagen das kaiserliche Zentrum, aber ökonomisch auch gar nicht so wichtig. Deshalb kann man das sozusagen auch, ist sozusagen Wien auch in einer schlechteren Lage, als vielleicht Paris es gewesen wäre. Engels gibt dann immer noch, also es ist historisch nochmal interessant, er gibt sozusagen immer den Ungarn die Schuld, dass die Ungarn damals nicht Wien zur Hilfe gekommen sind. Aber das liegt so ein bisschen daran, dass sozusagen die ungarischen Armeen haben zwar sozusagen die kaiserlichen Armeen in der Zeit zurückgeschlagen und ihre Selbstständigkeit in der Revolution erstmal sozusagen erkämpft, also das Territorium erkämpft. Sie haben aber sozusagen nicht die Grenze des Deutschen Bundes übertreten, damit sozusagen nicht den irgendwelche Beistandspakts quasi auslöst. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, ob da Engels vielleicht auch ein bisschen zu viel Enthusiasmus hat. Wobei gleichzeitig das auch darauf verweist, was sozusagen eine Lehre ist aus 1848 für Marx, dass die Revolution im nationalen Rahmen nicht erfolgen kann. Weil, und das ist natürlich der unterschwellige Vorwurf, den Engels, oder beziehungsweise wo Engels sagt, naja, die Ungarn sehen, da sie sozusagen sich an die nationale Grenze gehalten haben, werden sie später dann eingemacht. Also, dass die Österreicher sich zusammen mit Russland tun und dann gemeinsam den ungarischen Aufstand niederschlagen. Wir haben sonst, ich fand es ganz interessant, weil ich immer nicht weiß, wer Franz und Sissi waren, aber sozusagen Franz wird dann im Dezember zum Kaiser, nachdem sozusagen der Hof und die kaiserliche Familie halt gesagt hat zu dem Ferdinand den Ersten, na, gehen wir jetzt langsam zu, also danken wir jetzt ab, das passt nicht mehr, so, dann wird halt Franz danach der neue Herrscher, und es wird halt sozusagen alle Zugeständnisse, die während der Revolution gemacht haben, werden langsam zurückgenommen. Und wir können hier quasi nochmal, das ist auch von einem damaligen Teilnehmer der Revolution, ich glaube aber in Frankfurt, eine ganz berühmte Karikatur, die man meistens irgendwie im Geschichtsunterricht irgendwie hat. Man kann hier halt so verschiedene Sachen sehen. Also wir haben hier einerseits die sozusagen, dass die Österreicher zusammen mit den Russen dort die Ungarn niederschlagen. Aber gleichzeitig haben sie halt auch die, sozusagen Italien, in Italien werden die Aufstände auch niedergeschlagen. Wir haben hier Louis Bonaparte, der sozusagen schon bei sich aufgeräumt hat mit den Revolutionären, und in Deutschland den Kanzler, den Kaiser, der die Frankfurter Verfassung, die Frankfurter Nationalversammlung zu der Zeit gesprengt hat. Also das ist 1849 wird dann sozusagen auch das in Frankfurt beendet. Und wir sehen halt hier oben nochmal als Illustration da auch diese dünnen Gestalten, das sind quasi die verhungernden Iren, während sozusagen das britische Königshaus nur interessiert auf den europäischen Kontinent gucken kann. Und was für eine allgemeinhistorische Perspektive oder für eine welthistorische Perspektive nochmal interessant ist, sind halt hier die Leute, die das Land Richtung Amerika verlassen und dann bekannt werden als die 48er in den USA, die sich dann im Bürgerkrieg meistens auf der Seite des Nordens quasi gegen die Sklaverei mit einsetzen. Also da gibt es dann auch nochmal so eine Geschichte, dass die europäischen Revolutionäre halt die nördlichen Kräfte stark unterstützt haben. Also das sind dann politische Flüchtlinge quasi, keine wirtschaftlichen. Marx hat wohl auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob er nach Amerika gehen sollte, aber ist dann nach London gegangen. Vielleicht ist es nochmal kurz interessant als so Fun Fact, Marx war auch in Wien. 1848 war Marx hier in Wien und hat so 3 Vorträge gehalten, wurde immer falsch geschrieben in einer Ankündigung. Das ist genau Ende August, Anfang September und hat halt versucht zu agitieren, also irgendwie die bei den Arbeitern. Generell ist Marx zu jener Zeit quasi immer zwischen Paris und Brüssel hin und her und dann, als die Revolution in Deutschland ausbricht, geht er kurzzeitig ins Rheinland. Aber nachdem Preußen dort halt quasi wieder irgendwie seine Herrschaft zurückerobern kann, verlässt er das dann und geht nach London. Genau, 1949 geht er nach London. Ich glaube, ökonomische Vorträge waren es, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte es auch mal nachgeguckt. Also es ist, wenn ihr es googelt, dann findet ihr auch nochmal, glaube ich, sogar die Themen, um was es so konkret ging. Gut, dann können wir vielleicht, das habe ich vorhin am Anfang vergessen, nochmal diese Zitate voran, eigentlich sollten die vorangestellt sein, die hier hinten abgedruckt sind, das ist jetzt nicht so aus Spaß darauf gedruckt. Vielleicht könnten wir, oder könnte jemand dieses zweite Zitat aus dem 18. Brumaire, also dieses, was vor der gestrichelten Linie ist, nochmal vorlesen? Mag jemand? Sonst mache ich es. Okay. Ja, danke. Bürgerliche Revolutionen wie die des 18. Jahrhunderts stürmen rascher von Erfolg zu Erfolg. Ihre dramatischen Effekte überbieten sich. Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst. Die Ekstase ist der Geist jedes Tages. Aber sie sind kurzlebig. Bald haben sie ihren Höhepunkt erreicht. Und ein langer Katzenjammer erfasst die Gesellschaft, ehe sie die Resultate ihrer Drang- und Sturmperiode nüchtern sich aneignen lernt. Proletarische Revolutionen dagegen, wie die des 19. Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eigenen Verlauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von Neuem anzufangen, verhöhnen grausam gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegnern nur niederzuwerfen, damit der neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von Neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, ich grodo sic salta, hier ist die Rose, hier tanze. Danke. Davor das Zitat, das schreibt er, was in diesen Niederlagen erlag, also das ist das Vorwort zu den Klassenkämpfern in Frankreich, also zu 1848, seiner Aufarbeitung. Was in diesen Niederlagen erlag, war nicht die Revolution, es waren die vorrevolutionären, traditionellen Anhängsel, Resultate gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich noch nicht zu scharfen Klassengegensätzen zugespitzt hatten. Personen, Illusionen, Vorstellungen, Projekte, wovon die revolutionäre Partei vor der Februarrevolution nicht frei war, wovon nicht der Februarsieg, sondern nur eine Reihe von Niederlagen sie befreien konnte. Mit einem Wort, nicht in seinen unmittelbaren tragikomischen Errungenschaften brach sich der revolutionäre Fortschritt Bahn, sondern umgekehrt in der Erzeugung einer geschlossenen, mächtigen Konterrevolution, in der Erzeugung eines Gegners, durch dessen Bekämpfung erst die Umsturzpartei zu einer wirklich revolutionären Partei reifte. Und über sozusagen Bonaparte oder über den Bonapartismus, der dort aufkommt, schreibt er, in Wirklichkeit war das Zweite Kaisertum die einzige mögliche Regierungsform zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse diese Fähigkeit noch nicht erworben hatte. Diejenigen aus dem Lesekreis erinnern sich da auch noch mal vielleicht an diese Sitzung mit ABCS und was ist der dritte Stand, in der sich halt, wo sozusagen das Pamphlet, was sozusagen aussagt, dass der dritte Stand sich zur Nation verhält. Kann jemand vielleicht das Trotzki-Zitat noch vorlesen? Ja, können. Danke. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Wie oft man auch die russische Revolution mit der großen französischen Revolution vergleichen mag, Die eine wird dadurch noch lange nicht eine bloße Wiederholung der zweiten. Das 19. Jahrhundert ist nicht umsonst vergangen. Schon das Jahr 1848 stellt einen riesigen Unterschied gegenüber 1789 dar. Im Vergleich zur großen Revolution überraschten die preußische oder österreichische durch ihre Schwunglosigkeit. Sie kamen einerseits zu früh, andererseits zu spät. Die gigantische Kraftanstrengung, die die bürgerliche Gesellschaft braucht, um radikal mit den Herren der Vergangenheit abzurechnen, kann nur entweder durch die machtvolle Einheit der ganzen Nation, die sich gegen den feudalen Despotismus erhebt, oder durch eine mächtige Entwicklung des Klassenkampfs innerhalb dieser sich emanzipierenden Nation erreicht werden. Im ersten Fall, der zwischen 1789 und 1793 gegeben war, wird die durch den schrecklichen Widerstand der alten Ordnung konzentrierte nationale Energie im Kampf gegen die Reaktion völlig verbraucht. Im zweiten Fall, der bisher in der Geschichte noch nicht dagewesen ist und den wir lediglich als Möglichkeit erwägen, wird das Maß an Energie, das zum Sieg über die dunklen Mächte der Vergangenheit notwendig ist, innerhalb der bürgerlichen Nation durch einen strittigen Klassenkampf erzeugt. Die harten inneren Konflikte, die einen Großteil der Energie verschlingen und der Bourgeoisie die Möglichkeit rauben, die Hauptrolle zu spielen, stoßen ihren Antagonisten vorwärts, geben ihm in einem Monat die Erfahrung von Jahrzehnten, stellen ihn an die vorderste Front und händigen ihm die straff gezogenen Zügel aus. Entschieden, keine Zweifel kennend, verleiht er den Ereignissen einen mächtigen Schwung. Entweder eine Nation, die sich wie ein zum Sprung ansetzender Löwe zu einem Ganzen zusammenzieht, oder eine Nation, die sich im Prozess des Kampfes endgültig gespalten hat, um ihren besten Teil für die Erfüllung der Aufgabe freizumachen, für die das Ganze nicht mehr Kraft genug hat. Dies sind zwei entgegengesetzte Typen, die sich in ihrer reinen Form natürlich nur theoretisch gegenüberstellen lassen. Ein Mittelweg ist hier wie in so vielen anderen Fällen das Allerschlimmste. Auf diesem Mittelweg befand sich das Jahr 1848. Danke. Ja, ich habe dazu noch dieses Zitat ausgewählt, weil es so ein bisschen nochmal, also ich lese es einfach vor. Während der Kampf der verschiedenen Sozialistenchefs unter sich selbst jedes der sogenannten Systeme als anspruchsvolle Festhaltung des einen der Durchgangspunkte der sozialen Umwälzung gegen den anderen herausstellt, das sind vor allen Dingen so die Streits zwischen Proudhon und Proudhonisten und Blanquisten, gruppiert sich das Proletariat immer mehr um den revolutionären Sozialismus, um den Kommunismus, für den die Bourgeoisie selbst den Namen Blanqui erfunden hat. Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlichen Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen. Das schreibt Marx natürlich nach 1848 schon. Und was sozusagen der Punkt ist, mit 1848, mit der Klärung durch die Niederlage, kommt einerseits raus, sozusagen, es hat sich real gezeigt, dass es so keine andere Form als den Revolutionären, also als sozusagen diese proletarische Revolution mehr gibt. Das war dieser Punkt, wo er sagt, die Niederlagen haben quasi sozusagen diese Klärung erst herbeigeführt. Das konnte auch nur mittels Niederlagen geklärt werden, dass es nur diese Formen gibt. Und man sieht es halt, dass vorher sozusagen die Kommunisten im Kommunistischen Manifest sind noch Teil der Demokratischen Partei. Da geht es auch um diese ganze Frage nach Eigenständigkeit, dass sich die Proletarier in einer eigenen Partei finden müssen oder dass es sozusagen eine eigene proletarische Partei braucht. Während sozusagen davor, das ist sozusagen eine Lehre, die daraus gezogen wird, aus diesem Gegensatz der hässlichen und der schönen Revolution, einerseits dieses Nebeneinandersein, die Führung liegt irgendwie bei jemand anderem, und dann zu erkennen, naja, aber das geht ja nicht so weiter, weil sozusagen am Ende wird das Ganze niedergeschlagen, und auch die ganzen anderen Formen von Bitten irgendwie an den Staat, beziehungsweise zum Beispiel Proudhon macht dann seinen Frieden mit Bonaparte, indem er halt sagt, naja, der Bonapartismus ist ja ganz nett, weil er sozusagen gegen die Liberalen oder gegen die liberale Bourgeoisie ist und den Arbeitern irgendwie Arbeit verschafft. Also dass sozusagen dieses, sie den Staat bitten, etwas für die Arbeiter zu tun. dass das so ein Moment ist, was sozusagen sich daran zeigt, dass das sich quasi überholt hat. Genau, und das ist sozusagen auch dieser ganze Prozess auch auf diese auf die revolutionäre Diktatur des Proletariats hinausläuft. Also das ist sozusagen auch, während vorher noch relativ vage von, also nicht vage, aber Arbeiterassoziationen, das auch schon über despotische Eingriffe und so weiter geht, sozusagen diese ganz klare Formulierung, wie dann später auch an diesem im Brief an Weidemeyer, den wir lesen, 52, dann sozusagen das sozusagen dieses ganz klare Herauskristallisieren, dass das der Weg ist. In einem gewissen Maße kann man sozusagen sagen, der Marxismus wird 1848 oder entsteht 1848, Marx war vorher quasi auch nur ein Sozialist unter vielen, aber sozusagen als Politik, also er wird sozusagen möglich als Politik, aber er tritt noch nicht auf. Also das Problem ist sozusagen, er tritt dann erst wirklich auf mit dem Entstehen der ersten Internationale und dem Entstehen der großen Arbeiterorganisation, der großen Arbeiterparteien vor allen Dingen, dann erst in den 70ern. Aber sozusagen das theoretische Setting besteht dort schon. Es ist nur einfach so, dass auch, und das haben wir auch in dieser Inauguraladresse an die Internationale Arbeiterorganisation, Assoziation, drin, dass sozusagen nach 1848 gibt es halt auch einen massiven Abschwung einfach, was sozusagen so sozialistische, revolutionäre Bewegungen angeht. Also es gibt auch einfach weniger Arbeiterkämpfe und so. Wo er dann ja sagt, erst in den 50ern und 60ern schwingt es wieder, also sozusagen Ende der 50er, Anfang der 60er, kommt da wieder ein Aufschwung, wo dann ja der Punkt ist, dass sozusagen der Widerstand der Arbeiter oder der verschiedenen Organisationen der Arbeiter gegen die also gegen die Unterstützung der Sklavenhalter im Süden des amerikanischen Bürgerkriegs quasi der Auslöser ist für die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, dass dort auch wieder ein Aufschwung kommt. Und immer wieder sozusagen wird dort auch besprochen mit, naja, nur weil wir sagen, dass es aktuell keine Möglichkeiten gibt zu intervenieren, heißt das nicht, dass wir vom Sozialismus abgekommen sind, aber es ist halt einfach nur die Beschreibung sozusagen der historischen Realität zu der Zeit, dass die Repression da eigentlich erstmal eine Zeit lang das Ganze runterdrückt. Und man sieht es auch, finde ich, in den Schriften von Marx selber, also dass es sozusagen mehr eine Phase auch des Journalismus ist und eine Phase der Auseinandersetzung mit der Ökonomie, vor allen Dingen, die dann natürlich, als es sozusagen wieder in Aufschwung geht, sich sozusagen dann auch wieder sozusagen an die wirkliche Bewegung anknüpft. Aber in dem Maße würde ich sagen, dass in einer theoretischen Form vielleicht der Marxismus, wenn man das so formulieren will, der Marxismus 1848 geboren wird. Natürlich nicht als solcher benannt. Der sich dann aber erst sozusagen mit dem Bestehen der Arbeiterparteien als reale Politik, die sich irgendwie unterscheidet von anderen, dann herauskristallisiert. Ich glaube, ich würde das, ehe ich jetzt hier irgendwie ganz lange über irgendwas mit Bonapartismus oder Diktatur des Proletariats rede, weil viele waren von euch und ich da versuche irgendwie positiv zu bestimmen, was das alles ist, würde ich glaube ich sagen, können wir das öffnen für Fragen oder sollten wir vielleicht für Fragen öffnen, damit wir lieber das so ein bisschen, halt, dass es mehr diesen Teaching-Charakter hat und ich nicht jetzt nur, also habe jetzt auch lang genug geredet. Ja. Vielleicht nur ganz kurz, was du jetzt gesagt hast, ja, im Grunde, also wir haben doch auch diese Ansprache an die Zentralbehörde gelesen von Marx, die war ja vor 48, glaube ich, oder? Nee, die ist von 1850. Okay. Ich dachte gerade nur, also das halt, weil da sagt er ja so sehr deutlich, dass sie kooperieren sollen mit der Demokratischen Partei, aber sich gleichzeitig selbstständig vorbereiten. Also das ist das, was du quasi meintest. Mhm. Und davor sagt, schreibt er das noch gar nicht, oder? Davor ist es halt noch so vage, beziehungsweise ist es noch nicht, also es ist quasi, das Problem ist, selbst wenn Marx das vorher vielleicht schon sagt, schon irgendwie klar, in so vage, dann ist es irgendwie, genau, es ist so ein bisschen dieses, dass es quasi auch offenbar geworden ist, dass das anscheinend der Weg ist, zumindest für Marx. Ja, nee, klar, so historisch hat sich da gezeigt, ich habe mich nur gefragt, ob er, aber dann habe ich die Jahreszahl falsch eingeordnet. Was meinst du mit der Form, die sich entwickelt und die den Marxismus ausmacht? Ich würde sagen, dass sozusagen vielleicht, dass in dem Fall die Theorie noch nicht mit einer Praxis, vielleicht lieber so, dass man sagt, die Theorie noch nicht mit einer Praxis verbunden ist. Also beziehungsweise sie zwar abstrakt darüber nachdenken kann, dass es irgendwie einen Sozialismus bräuchte oder irgendwie eine sozialistische Partei, die die Arbeit organisiert, aber sozusagen damit also noch nicht als Politik quasi selber auftritt, sondern nur als Möglichkeit einer Politik auftritt. Das war so ein bisschen dieses, was ich meinte mit Form, deshalb auch so ein bisschen so unzufrieden war mit der Formulierung. Also es war erstmals möglich, diesen Vorschlag zu machen damit, meinst du, oder? Ich glaube, ich würde sagen, wir haben vorher... Also es ist jetzt erst, es ist damit erst denkbar geworden. Es hat sich vielleicht erst geklärt. Also beziehungsweise, also nicht, also ja, in einem gewissen Maße ist es auch vorher vielleicht schon denkbar, aber es hat sozusagen keine Korrespondenz in der Wirklichkeit. Und dadurch wäre es dann sozusagen nur eine Abstraktion von der Wirklichkeit, die eine Möglichkeit auch wäre, aber sozusagen da nochmal dieses Moment kommt, dass das der Weg ist, was ja auch irgendwie eine Negativstimmung ist, weil es ja irgendwie auch nur eine Form wäre, es könnte so sein, dass das dort auftritt, 48. Ich glaube, was sozusagen der Punkt ist, den ich machen will, ist, dass man nicht sagt, es gibt eine marxistische Politik direkt mit 1848. Weil dazu fehlt einfach sozusagen das ganz klare Element irgendwie einer Partei oder Organisation zumindest. Aber es wird klar, dass das Proletariat da liegt und genommen werden muss, oder? Wie da liegt? Also da niederliegt, oder? Beides. Ja, genau, also es klärt sich, also ja, das ist sozusagen der Hebel des Proletariates irgendwie. Und das ist ja auch, ich meine, das Proletariat ist ja auch irgendwie nur negativ bestimmt. Oder also einerseits ist es einerseits ökonomisch auch nur negativ bestimmt, irgendwie als irgendwie Überschuss, der irgendwie von konstanter Arbeitslosigkeit irgendwie betroffen ist. Mhm. Und dann, Moment, ich hatte, weil das Problem ist natürlich, dass sozusagen, dazu kommt aber auch noch, dass das Proletariat natürlich nicht nur negativ bestimmt wird aus seiner ökonomischen Sache, sondern irgendwie als Politik sich ja auch als negativ irgendwie versteht. Also eine, das ist irgendwie nicht, ist ja auch nicht gleichzusetzen mit seinen ökonomischen Interessen. Ich glaube, dass sozusagen dieses funktionale, also diese, ja, vielleicht funktionale Verhältnis ist auch nicht so richtig der Begriff, wie man das bezeichnen sollte. Aber ja, dass das sozusagen das Proletariat auftritt als die einzige, oder er sagt dann ja auch an mehreren Stellen so, die einzige Gruppe, gesellschaftliche Gruppe ist, die offiziell, also oder beziehungsweise erkennbar die einzige ist, die zur Initiative noch fähig ist. Und dass das irgendwie das ist. Ich glaube, ich bin jetzt auch gerade wieder da. Du hast eine Frage? Wie ist denn die revolutionäre Diktatur des Proletariats als, naja, zumindest als Konkretisierung für Marx nach 1848 in Verbindung zu setzen zu den Reflexionen, die Marx dann über die Pariser Kommune 1871 stellt? Also wie ist so das Verhältnis dann von der weiteren theoretischen Reflexion von Marx in Bezug quasi auf die Erkenntnis von 1848? Die Notwendigkeit eben als der vorübergehenden Diktatur des Proletariats als Durchgangspunkt, dann zu der, ist dann so eine Art, ich weiß nicht, ob das so einfach gedacht ist, ist die Kommune so eine Art Schablone oder dann so mehr oder weniger, sagt man, tatsächlich in der Welt vorkommendes Beispiel dafür ist? Oder wie könnte man diese Beziehung zur Kommune irgendwie genau erfassen? Schreibt ihr das nicht? Oder Engels zumindest schreibt das recht explizit. Engels schreibt ja so, glaube ich, im Kontext, dass sich jetzt alle über den Begriff Diktatur des Proletariats aufregen und sagt er ja, die Pariser Kommune war die Diktatur des Proletariats. Aber also bei Marx. Ja, aber ich glaube, das ist schon schwierig, weil einerseits ist sie quasi eine theoretische Folie irgendwie, um das Ganze, um irgendwie auch das Kaiser, also um den Bonapartismus zu verstehen, weil er sagt ja, das ist der gerade Gegensatz des Kaisertums ist die Kommune. Gleichzeitig, ich, ja, in einem gewissen Maße ist es halt auch wieder dieses, dass das Problem ist, du kannst dir das ja theoretisch ausdenken, aber sozusagen, dass es irgendwie an eine Erfahrung geknüpft ist, dass es real irgendwie das gibt, das ist, glaube ich, sozusagen das, was auch die Kommune auf der anderen Seite irgendwie ausmacht. Das ist dieses theoretische Moment, der die Folie bietet. Vor allem auch auf die, in Bezug auf die dass die Diktatur, die vorübergehende Diktatur des Proletariats im Endeffekt der Bonapartismus in selbstbestimmter Form. So, also was genau vielleicht ist damit eigentlich gemeint in dem Sinne? Ich glaube, in einer gewissen Art und Weise sozusagen der Versuch der Aneignung des Kapitals, also dass die Gesellschaft sich sozusagen das aneignet in Form der Diktatur des Proletariats, also dass zumindest das die Aufgabe wäre der Diktatur des Proletariats, was der Bonapartismus nicht tut. Also der Bonapartismus versucht sozusagen nur irgendwie sozusagen das Kapital zu disziplinieren im nationalen Rahmen, um es irgendwie für seine Zwecke einzuspannen, aber kommt dann notwendig an die Grenze einfach auch, weil er im nationalen Rahmen bleibt. Ja? Ja, nur ganz kurz dazu, ich glaube, der Begriff als Schablone für die Pariser Kommune ist ja eigentlich deswegen ein bisschen fehlgeleitet, weil es genau diesem Permanenz der Revolution und Reflexion eigentlich widersprechen würde, also deswegen eher ein historisches Beispiel als eine Schablone. Also eine Schablone würde jetzt implizieren, okay, wir haben jetzt irgendeine Schablone und die können wir jetzt auf die Zukunft so draufsetzen irgendwie, aber das ist ja genau nicht so. Vor allem hat Marx ja auch nicht die Kommunen ausgerufen oder so 1871, also das ist ja quasi nicht auf seinem Befehl hin entstanden. Ich glaube, zur Schablone, das ist auch ein guter Punkt. Ich meine, man muss sich halt auch irgendwie sehen, dass er schreibt, im Bürgerkrieg schreibt er, glaube ich, es ist die endlich gefundene Form, unter der sich die Befreiung der Arbeit vollziehen kann. Und dann kommt ja auch dieses, die Arbeiter haben keine Ideale oder wollen keine, man braucht irgendwie keinen festen Plan oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein Projekt, was dann in Kämpfen. Also ich glaube, das Wichtige ist sozusagen da auch nochmal zu sehen, dass es kann auch deshalb keine Schablone sein, weil es ja gerade dann erst die Aufgabe beginnen würde, irgendwie der Möglichkeit, also das Subjekt zu schaffen, um, also der sozialistischen Gesellschaft, wie Horkheimer das sagt. Vielleicht noch als zweiter Punkt, weil ich das gerade nochmal mit dem nationalen Rahmen gesagt habe. Auch der Internationalismus hat sich halt hier extrem stark gezeigt. Was ich vorhin meinte, dass sozusagen der Juni, die Juni-Niederlage quasi der Reaktion Auftrieb gegeben hat, lag auch daran, weil sozusagen die, hätte der Juni gesiegt, hätte quasi Frankreich einen revolutionären Krieg ausgelöst, der aber nicht stattgefunden hat. Also sozusagen dadurch hat er nicht stattgefunden und man hat versucht, das im nationalen Rahmen zu lösen. Und all die anderen, und zum Beispiel der Vorwurf auch an die Ungarn, war genau dasselbe sozusagen. Oder an die verschiedenen nationalen Befreiungsbewegungen, dass sie versucht haben, das in ihren kleinteiligen Bereichen zu lösen. Und dadurch halt alle einzeln besiegt wurden von einer organisierten Konterrevolution, die sich schon irgendwie koordiniert hat in ganz Europa. Zum Beispiel Wien konnte auch deshalb beziehungsweise die Truppen waren frei, Wien anzugreifen, weil man sozusagen die italienischen Aufstände zu der Zeit gerade gut niedergeschlagen hatte und dadurch sozusagen dann die Truppen wieder frei waren, um dort zu greifen. Also der grundlegende Vorwurf war nicht, dass die irgendwie borniert wären oder so, sondern dass sie halt verloren haben. Das machst du vielleicht schon. Also das Problem ist sozusagen, das ist nicht der Vorwurf an das Proletariat, sondern dass sich sozusagen dadurch gezeigt hat, dass die Konterrevolution international ist. Ja. Und dass es dementsprechend rauskommt. Was natürlich auch nochmal schwierig ist, Marx macht ja immer wieder den Punkt, dass England ist ja das Zentrum der Weltwirtschaft. Und in einem gewissen Maße ist sozusagen die Revolution im ganzen deutschsprachigen Bereich irgendwie ja auch im rückständigen Teil der Welt irgendwie, wo der stattfindet. Und vielleicht sozusagen auch auf modernere Phänomene irgendwie bezogen, wenn dann irgendwie sozusagen die Idee war, dass man irgendwie Sozialismen in rückständigen Ländern irgendwie einführen kann, dass die sozusagen, solange sie nicht verbunden sind, irgendwie mit einem internationalen Kampf, der in die Zentren getragen wird. Also Marx sagt dann, glaube ich, dass die Aktivität in England ist sozusagen der Gradmesser oder so, oder der Messer oder so, das Thermometer, womit man irgendwie sehen kann, inwieweit die Revolution auf dem Kontinent sozusagen wirklich auf den Weltmarkt irgendwie einwirkt. Und dass man da vielleicht irgendwie sagen kann, naja, vielleicht hat sich da schon irgendwie auch das gezeigt, diese ganzen nationalen Befreiungsbewegungen, die auch im Namen des Sozialismus irgendwie erfolgt sind, dass die trotzdem sozusagen aus dieser Problematik irgendwie auch nicht rausgekommen sind. Weil sie nicht angebunden waren. Ja, vielleicht. Aber gleichzeitig kommen dann natürlich auch andere Probleme, weil irgendwie man da schon irgendwie mit einer stalinisierten Dritten Internationalen irgendwie ist und das, da irgendwie dann schon in so einem Mächte-Konflikt irgendwie das Ganze drin liegt. Ja. Was sonst noch zu der Aufgabe vielleicht auch noch gehört, ist sozusagen das, was Trotzki, also in dem Trotzki-Zitat, dass Trotzki sagt, wir nehmen nur die Möglichkeit an. Also dass das sozusagen auch irgendwie dieses Problem ist, dass das Ganze halt, also dass er auch immer, dass er eben auch genau nicht Schablone sagen kann, weil er halt sagen würde, naja, das ist sozusagen das Einzige, was sich durch dieses Klärungsverfahren irgendwie als vielleicht Mögliches gezeigt hat, irgendwie die Möglichkeit der proletarischen Revolution. Aber da es dazu auch gar nichts irgendwie gibt in der Welt, können wir irgendwie auch gar nicht mit Sicherheit sagen, dass das stimmt. Vielleicht ist es auch einfach falsch. Aber du hattest noch eine Frage. Vielleicht kurz den Monarchismus. Wie kann man denn, wenn man so von diesem oft zitierten Diktum von Marx ausgeht mit Überbau und Unterbau, der das ja wahrscheinlich wesentlich komplizierter ist, als es oft dargestellt wird, wie ist denn der Proletarismus als quasi, wie sagt man, als einfach starker Staat unter Anführungszeichen darin zu situieren? Vielleicht ist es ein bisschen zu abstrakt oder zu allgemein gestellt, die Frage, aber wie kann man diese Vorstellung oder diese Analyse im Endeffekt in Verbindung setzen? Das ist ein bisschen allgemein, aber. Oder wie ließe sie sich vielleicht damals in Verbindung setzen? Jetzt nicht so als abstrakte Gesellschaftstheorie, die man irgendwie so heute auf die Welt drauflegen kann, aber im Verhältnis, also in der Zeit, in der sie entstanden ist. Vielleicht als eine Form von Symptombekämpfung. Also wenn sich die Krise der bürgerlichen Gesellschaft, Kapitalismus in verschiedenen Phänomenen zeigt, dass es sozusagen der Versuch ist, diese Phänomene abzuschwächen. Also das ist ja das, wo er immer wieder beschreibt, dass irgendwie Bonaparte versucht, den Kleinbürgern die Kredite niedrig zu halten. Gleichzeitig muss man halt, also muss der Staat eben auch die besoffenen Bourgeois vom Balkon schießen. Und dass es sozusagen irgendwie immer wieder so ein bisschen so ein Aktualisierungsprozess dahingehend gibt. So ein bisschen, was auch irgendwie die Ewigkeit der demokratischen Revolution bedeutet, sozusagen, dass es vielleicht so ein Moment ist, dass irgendwie der Staat mal wieder stärker irgendwas regelt und irgendwie versucht, das auszugleichen und gleichzeitig vielleicht dann zu eng wird, dass mal wieder dann irgendwie Leute ausgeschlossen werden und dann wieder eingeschlossen werden. Also das ist sozusagen diese quasi eine auf Dauer vielleicht die Krise in Permanenz irgendwie eigentlich nur setzt, aber eben so ein bisschen versucht, weil er sozusagen das Problem im Kern nicht lösen kann. Und das Interessante ist ja, dass er das auch im Interesse der Arbeiter tut. Also das ist so zumindest des soziologisch begriffenen Arbeiters, also nicht jetzt irgendwie im Sinne des Proletariats oder sowas, sondern so das, was irgendwie soziologisch darunter beschrieben wird, oder wenn man Proletariat soziologisch jetzt verstehen will. Okay. Gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Ich habe ein Co-Referat erwartet. Aber. Okay. Ja? Mehr so historisch und wahrscheinlich nicht so wichtig, aber bevor das Wahlrecht 51 stark eingeschränkt wurde, sodass viele Arbeiter überhaupt nicht mehr wählen konnten, weil sie eben nicht sesshaft waren oder irgendwie lange genug an einer Stelle, gab es dann überhaupt eine Chance für die Arbeiter, hätten sie wählen können, dass da irgendetwas verändert wurde? War das sehr nötig, das einzuschränken? Es war vor allen Dingen. Es ging vor allen Dingen darum, um Mehrheiten wieder zu generieren, die sozusagen immer mehr verloren gegangen sind. Das ist, in dem einen Zitat ist quasi das kommt es mit dem, dass sie alles als sozialistisch brandmarken muss, was irgendwie nur einfachste Forderungen sind, wie, keine Ahnung, dass die Steuern nicht so hoch sind oder sonst irgendwas. Also, oder vielleicht höher gesetzt werden müssen, um irgendwas zu finanzieren. Und es ging sozusagen dieses Parlament in jener Zeit wurde schon extrem stark durch die Presse angegriffen und vor allen Dingen durch die bonapartistisch geneigte Presse, die dann gesagt hat, naja, aber das ist so eine Hängepartie, ihr könnt nicht mal mehr entscheiden, ihr kriegt keine Mehrheiten mehr zustande, weil auch mit dem Wegfall der proletarischen Gegnerschaft sozusagen die inneren Konflikte der Partei der Ordnung immer wieder aufgebrochen sind und vor allen Dingen sich dann auch diese ganzen Konflikte zwischen den ehemaligen, also zwischen den Anhängern der Bourbonen und den Anhängern der Orleanisten des Hauses Orléans quasi immer mehr wieder gezeigt haben, weil man nicht geeint war im Kampf. Das ist auch so ein bisschen vielleicht so dieses Moment, dass quasi die proletarische Revolution die Konterrevolution auch eint und irgendwie schafft erst und sie sozusagen sonst einfach zerfällt in ja, irgendwie zerstrittene Gruppen. Oder ich glaube, wie Adorno sagt, irgendwie, dass halt so die Kleinen sich an die Großen hängen und versuchen, da so ein bisschen irgendwie so was von der Beute abzubekommen, was die irgendwie was da gibt. Oder wenn man so schlagwortartig sagen will, dass es dann zu so einem Kampf von Rackets einfach nur wird. Aber die Arbeiter hätten, glaube ich, da keinen Einfluss haben können. Vielleicht noch eine Frage, glaubst du, kann man den heutigen oder die Wesensmerkmale von vielen westlichen Nationalstaaten als bonapartistisch beschreiben? Ich meine, es ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist, aber ja, ich meine, solange, also Wohlfahrtsstaat würde das ja auf jeden Fall irgendwie darstellen. Diese riesigen staatlichen Beschäftigungen, die man überhaupt hat, also was ja nicht nur expliziter Staatssektorangestellte sind, sondern all die ganzen Verflechtungen, Leute, die quasi in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten und also die ja auch irgendwie auf Staatsgelder angewiesen sind, also dass der Staat einfach die ganze Zivilgesellschaft organisiert und jede Gruppe quasi, die ja irgendwie einflussreich genug werden würde in der Zivilgesellschaft, dass sie irgendwie auch dem, irgendwie vielleicht auch der Autorität des Staates irgendwie gefährlich werden könnte, wird ja dann auch versucht zu kooptieren. Also das ist sozusagen das. Aber was passiert dann zum Beispiel mit gesellschaftlichen Bewegungen, wie, weiß ich nicht, dass halt dass es staatlich gegeben sein soll, bei offiziellen Formularen beim Geschlecht divers angeben zu können, zum Beispiel. Ist das inwiefern vielleicht kann man dann argumentieren, dass dadurch die Gesellschaft als solche vielleicht nicht unbedingt toleranter oder offener geworden ist? Wenn immer die Bitte an den Staat herangetragen werden muss, doch die eigenen Forderungen irgendwie umzusetzen, als jetzt diese zivilgesellschaftliche Gruppe, die halt X oder Y möchte. Das ist halt gratis, oder? Das ist halt gratis. Das kostet nichts. Was ist gratis? Diese Toleranz kostet nichts auf Formularen. Ach so, was? Okay. Ja. Also, darum schreiben wir es gerade. In einem gewissen Maße wäre es ja auch, also ich würde auch vorsichtig sein zu sagen, dass die Gesellschaft nicht toleranter werden kann durch sowas. Also, vielleicht schon. So. weil sie halt staatlich organisiert ist, und wenn dann der Staat irgendwie tolerantere Kategorien hat, dann... Das Problem ist nur, dass sie sozusagen, dass es ja auch wieder diese festgeschriebenen Kategorien sind, die irgendwie staatlich organisiert werden. Also das sozusagen, aus dem Moment kommt man irgendwie nicht raus. Also ich glaube, ich wäre nur vorsichtig zu sagen, dass es da gar keine Veränderung gibt und irgendwie so. Vielleicht aber eine Veränderung, die weniger positiv ist, als sie im ersten Moment immer scheint, weil sozusagen auch einen Moment von Kontrolle irgendwie darstellt. Und eben nicht eben das, was ja dann irgendwie dieses Marx'sche, was wir mal lesen, zu diesem Über das Werden, irgendwie nicht bedeutet, quasi irgendwie darüber hinauszugehen, dass irgendwie dass du kategoriell festgesetzt wirst und irgendwie in der Bewegung des Werdens zu sein, sondern auch bloß wieder in verschiedene Formen irgendwie geworfen wirst. Gibt es noch Fragen? Also ich bin natürlich nicht sicher, dass ich historisch, also ich meine, das war jetzt irgendwie nicht, dass man jetzt sagen kann, das ist so, jetzt wisst ihr alles über 1848, es war jetzt mehr so, dass man, wie wenn man an die Marx-Texte geht, irgendwie sagen kann, okay, irgendwie sagt, dass zum Beispiel sagt er irgendwie, der Putsch des Kopfes war irgendwie der 2. Dezember, die Wahl von Bonaparte irgendwie zum Präsidenten, und dann war das andere nur noch der Putsch der Hand irgendwie. Also, dass man irgendwie sagt, okay, ich weiß, worin das situiert ist, wofür stehen die eigentlich, diese Figuren. Und Bonaparte halt einfach sich immer, also quasi gegen das Parlament so ein bisschen auch sich auf die, also irgendwie einerseits auf den Mittelklassen, aber vor allen Dingen auf den Bauern halt irgendwie also auf die Bauern stützt, die halt dann das Parlament irgendwann auseinanderzujagen und unglaublich populär ist. Und aber was noch irgendwie interessant ist, Marx sagt auf jeden Fall noch, dass die Figur Bonaparte, also der das in dem einen Vorwort, der sagte das gegen Victor Hugo und gegen Proudhon, während Hugo so ein bisschen ist so, oh mein Gott, das ist so völlig vom Himmel gefallen, so ein Zufall, dass das passiert ist. Also es ist so, und dass das sozusagen das so an den persönlichen Eigenschaften irgendwie von Bonaparte gelegen hat, dass das so zufällig irgendwie passiert ist, ist Proudhon so, dass er das so notwendig ansieht, dass es so notwendig auftreten musste, dass Bonaparte an die Macht kommt, dass er, und das Marx ihm dann vorwirft, eigentlich schon fast eine Apologie eigentlich des Ganzen zu betreiben, weil es sozusagen ein ganz notwendiger Schritt war und überhaupt nichts, überhaupt kein Problem damit besteht, was dann eben bezeichnet ist, weil Proudhon sich eben Bonaparte auch andient und sagt, ja komm, verteidige halt die Arbeiter gegen die Kapitalisten. Und Marx dagegen eben sagt, naja, es war eben, also das ist halt, es ist halt Not, es ist irgendwie schon notwendig, aber es ist halt, wenn man nur notwendig sagen würde, wäre es einseitig. Also dass es dieses Moment oder die Potenzialität gibt, dass es anders sein könnte. Okay. Ich will euch jetzt auch nicht unnötig hier behalten, wenn keine Fragen bestehen, beziehungsweise gibt es ja sicherlich noch genug Gelegenheiten in Coffee Breaks oder beim Lesekreis darüber zu diskutieren. Oder beim Bier. Dann danke euch fürs Kommen. Und dann würde ich das jetzt beenden. Dankeschön.